Andere Narrative gabeln sich zum Beispiel in »Die Pandemie hat uns alle psychisch krank gemacht«, Achtsamkeitsnarrativ oder »Es wird zu wenig für Menschen mit psychischer Krankheit gemacht«, Amplifikation mit Tribalismusangebot als Regierungskritik. Während traditionelle Massenmedien, zum Beispiel eine Tageszeitung, die Ereignisse des Vortags nicht nur nacherzählen, sondern auch dekonstruieren können, entwickeln sich heutige Erzählungen über Ereignisse immer auch schon im Moment ihrer Entstehung und in einer Geschwindigkeit, in der es schwieriger ist, ihre Beschaffenheit zu reflektieren. Nachrichten und die Reaktionen auf sie werden heute viel schneller und vielseitiger konstruiert. Wir narrativieren in Echtzeit, wie beim Lesen einer Zeile in einem Buch. Je nach Akteurinnen, Sendern, Empfängerinnen und Intentionen verbreiten sich diese Narrative unterschiedlich schnell und auch unterschiedlich wirkmächtig. In einer Art Hochfrequenzhandel der Geschichten kaufen wir persönlich anderen die ab, die bei uns am besten wirken. Die gesellschaftlichen Friktionen, die sich auf dieser schnelllebigen Geschichtenbörse bemerkbar machen, sind in gewisser Hinsicht auch einem unterschiedlichen Umgang der Generationen mit Erzählungen zuzuschreiben. Es existieren narrative Generationskonflikte. Die sogenannten Babyboomer sind mit einer stringenten, eindeutigen Erzählung über den Verlauf und die Richtigkeit der Dinge aufgewachsen, gewissermaßen einer tiefen Geschichte für eine ganze Generation. Die Antagonisten waren erst eindeutig, Stichwort Kalter Krieg, dann unterlegen. Das narrative Angebot war wesentlich kleiner und durch die traditionellen Medien als Gatekeeper auf eine Weise reguliert, dass die Narrative eine gesamtgesellschaftliche Relevanz sowie Konsistenz und damit ein längeres Haltbarkeitsdatum hatten. Die daraus resultierende Selbstsicherheit gipfelte in Francis Fukuyamas, in seinem Allgültigkeitsanspruch grandios missverstandenen Begriff vom Ende der Geschichte.